Was soll ich dir über ihn sagen, den Unfassbaren? Die Frage stellt Christus in der Geheimschrift des Johannes. Der Text entstand im 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus und ist damit etwa ebenso alt wie das Neue Testament. Man fand die Geheimschrift und andere Schriftfragmente 1946 in Ägypten. Wissenschaftler, unter ihnen Professor Dr. Karl Wolfgang Tröger, rekonstruierten, übersetzten und publizierten die Texte und ordneten sie der Gnosis zu, einer in der Spätantike weit verbreiteten, sehr heterogenen Weltanschauung. Die Gnosis war eine religiöse Bewegung. Also es gehörten auch Philosophen dazu, aber es war eine religiöse Bewegung, die unterschiedliche religiöse und philosophische Traditionen in sich vereinigte. Gnosis ist altgriechisch und bedeutet Erkenntnis, Kenntnis, Einsicht. Gnosis meint spekulatives Erkennen, religiöses Schauen der Wahrheit. Auch der Wahrheit, dass der gute Gott abwesend ist in dieser Welt. Einmal war es, da war nichts. Nicht einmal das Nichts war da, sondern einfach überhaupt nichts. Als also nichts da war, da wollte der nichtseiende Gott nicht auf geistige, nicht auf sinnliche Weise, ohne Wollen, ohne Entschluss, ohne eine Regung, ohne ein Begehren, einen Kosmos schaffen. Eigentlich gibt es ihn gar nicht, den Gott des Gnostikers Basilides. Und für den Kosmos ist er schon gar nicht verantwortlich. Die vielfältigen Mythen der Gnostiker beschreiben in zahlreichen Versionen, wie der Kosmos entstanden sein könnte. Einig sind sich viele Gnostiker in der pessimistischen Auffassung, dass der Kosmos und alles, was in ihm existiert, nicht gewollt sein kann, dass es sich um einen kolossalen Irrtum handelt. Unerfreulich für die Menschen, die sich damit und miteinander herumschlagen müssen. Diese intellektuellen Kreise haben wenigstens zum Teil ihre Auswegslosigkeit, ihre Frustration, auch ihre Kritik in einer Protestreligion eben in der Gnosis ausdrücken wollen. Die Gnostiker hielten es für eine Majestätsbeleidigung, die Welt mit der Vorstellung von einem guten Gott in Verbindung zu bringen. Sie meinten, der Kosmos, die Erde, die Menschen seien die Tat eines bösen Demiurgen, eines bösen Schöpfergottes, das Werk eines grausamen Zynikers oder sadistischen Irren. Und der habe mit dem guten, dem nichtseienden Gott nichts gemein. Die gnostische Grunderfahrung von der Welt als Fremde und dem Fremdsein des Menschen in der Welt und einer geistigen Befreiung und Erlösung gibt es auch in anderen Religionen, also zum Beispiel eben im Buddhismus oder in indischen Religionsphilosophien. Gnostiker und auch so mancher Gnosisforscher, wie im Folgenden der Kulturwissenschaftler Thomas Macho, verweisen darauf, dass irritierende Gefühle der Distanz und Fremdheit nicht nur die spätantiken Gnostiker spürten. Meine Grunderfahrung in dieser Welt ist, hier gehöre ich nicht hin. Hier kann ich doch nicht zu Hause sein. Das ist doch nicht meine Heimat. Und das ist ein Gefühl, das wir doch gelegentlich zumindest teilen können. Bei uns führt es zu Melancholie und Depression. Beim Gnostiker führt es zu dem positiven Rückschluss, dass er sagt, gut, wenn ich hier nicht zu Hause bin, dann woanders. Woanders, aber nicht in dieser Welt. Das ist der Bruch mit der Weltanschauung der griechischen und römischen Antike. Der Kosmos bedeutet nicht mehr göttliche Ordnung, Schönheit und Vernunft, sondern Chaos, Ekel und Irrsinn. Die panlogistische oder pantheistische Illusion der Antike ist zerbrochen. So resümiert der Gnosisforscher Hans Jonas. Zerbrochen ist auch die Illusion, dass ein Gott in dieser Welt sein Reich errichtet. Eine Erwartung, die das Judentum mit dem Christentum verbindet, das Alte mit dem Neuen Testament. Für Gnostiker ist das Alte Testament mit seinem Schöpfergott inakzeptabel. Der Demiurg ist in der Gnosis der Schöpfergott. Im Prinzip ist das ein degradierter Schöpfergott des Alten Testamentes. Dieser Demiurg hat über sich den obersten Gott, von dem er aber gar nichts weiß. Er ist der Meinung, dass er der einzige Gott ist und dass er der einzige ist, der etwas schaffen kann und der Macht hat. Ein tröstlicher Irrtum. Denn wenn der Schöpfergott der alleinige Gott wäre, einzig und allmächtig, gäbe es keine Hoffnung, so die Gnostiker. Dann wäre er letztlich verantwortlich für das Übel in der Welt. Der Gott des Alten Testaments ist der böse Gott, der Herr der Welt. Auch im Christentum hielt man an ihm fest. Gnostiker wollten mit diesem Gott und seiner Schöpfung nichts zu tun haben. Die Kirchenväter empörte das. Sie rüsteten gegen die Gnostiker auf, solange ihnen weitere Machtmittel noch nicht zur Verfügung standen, nur ideologisch. Zu sagen, dass die Welt ein Erzeugnis von Bosheit und Unwissenheit ist, ist äußerste Blasphemie. Man muss die Gnostiker lehren, dass eine göttliche Vorsehung die Welt geschaffen hat, nicht ein böser Demiurg. Die Kirchenoberen legten fest, Gott liebt die Menschen, er ist allmächtig, aber trotz seiner Allmacht nicht für das Übel in der Welt verantwortlich zu machen. Kurzum, die Christen entschieden sich für die absurde Lösung des Problems. Credo quia absurdum est. Ich glaube, weil es unsinnig ist. Die Gnostiker glaubten weniger und dachten konsequenter. Auf gnostischer Basis kann man natürlich die Übel der Welt problemlos auf den falschen Gott zurückführen, auf den Weltschöpfer, der das alles in Kauf genommen hat und damit natürlich den lieben, fürsorglichen Vater salvieren und sagen, das war nicht in dessen Interesse. Lieben, fürsorglicher Vater ist eben nicht derjenige, der sich auf die Wetten mit dem Teufel einlässt, wie treu ihm seine Gläubigen denn wirklich sind. Also das sind diese Elemente des Dämonischen, die da ja natürlich immer wieder in Erscheinung treten und die sozusagen den gnostischen Bewegungen zunächst eben auch Plausibilität verliehen haben. Gnostiker schufen zahlreiche, einander oft widersprechende Mythen vom Entstehen des unangenehmen Schöpfers und seiner nicht minder unangenehmen Schöpfung. Sophia wollte ein Werk allein, ohne einen Paargenossen schaffen. Und ihr Werk wurde zu einem Himmelsbild, so dass ein Vorhang besteht zwischen den himmlischen und den unteren Zeiträumen. Und ein Schatten entstand unterhalb des Vorhangs, und jener Schatten wurde zur Materie. Der Schatten bemerkte, dass es etwas Stärkeres als ihn gab. Er wurde neidisch. Und sogleich gebar er den Neid, nachdem er von sich selbst schwanger geworden war. Worum geht es? Ja, Herr Doktor. Ja. Es geht um den kleinen Jehova. Er macht mir Sorgen. Der kleine Jehova, wirklich? Was ist denn mit ihm? Das ist schwer zu erklären. Aha. Den anderen erschien er unverändert. Trotzdem, Sie wissen ja, das Mutterherz. Mhm. Also, ich habe den Kosmostest mit ihm gemacht. Na, damit hatten Sie vollkommen recht. Ich bin also zu einem Raumverkäufer gegangen und habe ihm einen dreidimensionalen Kosmos gekauft. Mhm. 6 Tage lang hat Jehova damit gespielt. Pausenlos. Sehr gut, sehr gut. Zuerst hat mein kleiner Jehova damit begonnen, seinen Kosmos mit unförmiger Materie zu füllen. Das ist vortrefflich. Dann hat er diese Materie in kleine Partikel geteilt und sie umeinander kreisen lassen. Dann entstand ein Kosmos, in engerem Sinne. Eine Welt? Ist das ein schlechtes Zeichen? Nicht unbedingt. Weiter, erzählen Sie weiter. 6 Tage, 6 ganze Tage. Am 7. Tag hat er sich ausgeruht. Während er schlief, habe ich einen Blick auf die, wie sagen Sie? Die Welt. Die Welt geworfen. Und was haben Sie gesehen, Frau Gott? Na, Sie wissen doch, ich kenne mich damit nicht aus. Schließlich sind Sie der Psychiater. Ich fand es ganz nett. Übrigens schien auch mein kleiner Jehova mit seinem Werk zufrieden zu sein. Es gibt keine Bibelinterpretation, die so ungeheuerlich wäre, als dass die Gnostiker sie nicht unternommen hätten. Das schrieb der Kirchenvater Irenäus. Hätte der französische Schriftsteller Pierre Gripari nicht im 20., sondern im 2. Jahrhundert gelebt, hätte der heilige Irenäus seine Geschichte vom kleinen Jehova ebenfalls als falsche Gnosis verketzert. Die Vertreter der Kirche hatten Abgrenzungsbedarf. Es handelt sich um ein ausgesprochenes Konkurrenzverhältnis, denn der gnostische Ansatz ist ein ganz anderer als bei den Bibeltheologen. Der Religionswissenschaftler und Theologe Karl Wolfgang Tröger sieht in den heretischen, also abweichenden und aus der Sicht der Kirche ketzerischen Bibelauslegungen so etwas wie eine Initialzündung für die Kirchentheologie. Die ersten großen Exegeten sind die Gnostiker gewesen, etwa Basilides, Valentinus. Und die Kirche hat sich dann sogar anstrengen müssen, Paroli zu bieten und hat sich auch der Exegese der Bibel gewidmet, sodass von daher dann auch die großen Auseinandersetzungen auf exegetischen also Auslegungsgebiet der Bibel, geführt worden sind. Gnostiker interpretierten nicht nur die Evangelien, die später zum Neuen Testament zusammengefasst wurden, sie verfassten auch selber einige. Das Thomas-Evangelium, das Philippus-Evangelium, das Ägypter-Evangelium. Sowie diverse Geheimschriften, Psalmen, theologisch-philosophische Abhandlungen und Offenbarungen. Offenbarung des Jakobus, Offenbarung des Adam, Offenbarung des Paulus. Schriften, die später nicht zum biblischen Kanon der christlichen Staatskirche gehören sollten. Die Christen folgten dem Bibelwort, dass die Schöpfung gut war. Ihre Theologen mussten Gott rechtfertigen in Anbetracht des Übels. Theodizee nennen das die Theologen. Gnostiker wollten die Welt nicht gesund beten. Es ist die Welt der Finsternis, die ganz von Schlechtigkeit voll ist. Es ist die Welt, die voll Lug und Trug ist, die mit Disteln und Dornen besät ist. Eine Welt des Wirrsals und des Trubels ohne Festigkeit. Eine Welt der Finsternis ohne Licht, des Gestanks ohne Wohlduft. Folglich geht es in der Gnosis nicht darum, Gott zu rechtfertigen wie in der Theodizee, sondern es geht darum, dass der Mensch entlastet wird durch Selbstrechtfertigung des Menschen, indem die Schuld am Bösen, am Leiden in der Welt, den himmlischen Mächten zugeschrieben wird. Die Gnostiker lieferten eine Anthropozidee, eine Rechtfertigung des Menschen in Anbetracht des Übels. Der Schöpfergott und seine Welt sind Betriebsunfälle des guten Gottes. Die Menschen sind nicht mit einer Erbsünde oder einer Urschuld belastet, sie stehen dem unschönen Dasein unschuldig gegenüber. Sie sind Opfer der bösen Welt, nicht Täter, und das befreit. Zumal dann, wenn der Glaube an einen von jeder Wirklichkeit unbeschmutzten lieben Gott im fernen Jenseits möglich ist. Eine Grundvorstellung der Gnosis ist der Dualismus, die Trennung von Licht und Finsternis. Licht, Finsternis, Geist, Materie, oben und unten, Gott und Mensch. Geist versus Institutionen und Autoritäten, Erkenntnis versus irdische Kirche. Diese Dualismen haben also Konsequenzen, die Kirchenväter wie Tertullian schnell erkannten. Ohne Autorität und Kirchenzucht. Die gnostischen Gemeinden kannten, von Ausnahmen abgesehen, keine starren Hierarchien, keine verbindlichen Lehrmeinungen. Gnostikern geht es darum zu erkennen, wer wir waren, was wir wurden, wo wir waren, wohinein wir geworfen wurden, wohin wir eilen, woraus wir erlöst werden, was Geburt ist, was Wiedergeburt. Informationen über die religiösen Lehren und Philosophien der Gnostiker stützten sich jahrhundertelang vor allem auf Berichte ihres erbittertsten Gegners, der Kirche. Nur wenige ihrer Schriften und noch weniger Originaltexte sind erhalten geblieben. Der mächtige Erzbischof von Alexandria, Athanasius, befahl 367, alle apokryphen Bücher mit heretischen, von den Dogmen der Kirche abweichenden Tendenzen aus den Bibliotheken zu entfernen und zu vernichten. Dieses Kapitel der, dem Kirchenhistoriker Karl-Heinz Deschner zufolge, Kriminalgeschichte des Christentums, war im Sinne der Kirche sehr erfolgreich. Doch es gelang einigen Gnostikern, wertvolle Manuskripte in einem Tonkrug zu verstecken und ihn in den Felsen von Jabal al-Tarif, etwa 50 Kilometer südlich des heutigen Kairo, zu vergraben. 1946 wurde dem damaligen Kurator des Koptischen Museums in Alt-Kairo ein unvollständiger und beschädigter koptischer Papyrustext für 250 ägyptische Pfund verkauft. Ein Lehrer aus dem Ort Nag Hammadi bot diesen Text an und versprach, weitere zu liefern. Die Texte waren über 1600 Jahre alt. Auf der Suche nach Humusboden für seinen Acker hatte ein Bauer den Krug mit den meist vollständig erhaltenen Manuskripten gefunden. Eine ganze Bibliothek, 13 Bände mit 51 einzelnen Schriften. Eine Sensation für Archäologen, Philologen und Religionswissenschaftler. Über einige Umwege gelangten die Manuskripte nach Kairo und konnten dort gesichert und ausgewertet werden. Seitdem arbeiten Wissenschaftler daran, den Fund von Nag Hammadi herauszugeben, zu übersetzen und zu kommentieren. Nakamadi steht für den Einbruch von skandalösen und doch plausiblen Gegenwahrheiten ins abendländische Gedächtnis. So schwärmte der Philosoph Peter Sloterdijk. Geheimpapiere des Weltgeistes, versteckt vor den Drohungen der christlichen Zensur, versehen mit dem unsichtbaren Vermerk, aufbewahren für alle Zeiten. Eine Flaschenpost im Wüstensand. Es handelte sich um eine Entdeckung ersten Ranges. Vieles, was vermutet wurde, fand sich bestätigt. Vor allem, dass die Gnosis nicht nur eine Häresie, also eine christliche Abweichung, darstellt, sondern eine durchaus eigenständige Bewegung und Religion. Wir können davon ausgehen, dass die Gnosis zur gleichen Zeit oder sogar etwas früher als das Christentum entstanden ist. Beide haben sich etwa gleichzeitig und mehr oder weniger auch unabhängig voneinander entwickelt, und zwar im gleichen Raum, im Mittelmeerraum. Beide haben von Anfang an einen geistigen Austausch geführt, und zwar deshalb, weil viele Gnostiker innerhalb von kirchlichen Gemeinden gelebt und gewirkt haben. Die Gnosis ist äußerst heterogen. In den gnostischen Schriften findet eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen philosophischen Strömungen statt, mit dem Platonismus, der Stoa, dem Neuplatonismus. Einige Autoren beziehen sich auf ägyptische und babylonische Mysterienreligionen und die griechischen Mythologien. Jüdische Traditionen werden verarbeitet, volksreligiöse Auffassungen und Riten, Magie, Engel- und Dämonenglauben und vieles andere mehr. Es gibt eine Gnosis, die nicht christlich beeinflusst ist. Also früher hat man sie immer heidnische Gnosis genannt. Und es gibt eine Gnosis mit christlichen Elementen. Es gibt aber auch eine ausgesprochene christliche Gnosis, die auf dem Boden des Christentums entstanden ist. Systeme, die ohne christlichen Glauben gar nicht denkbar sind. Und alles miteinander hat sich parallel zum Christentum entwickelt. Gnosisforscher hatten es schwer, ihren Forschungsgegenstand exakt zu definieren. Weder zeitlich noch geografisch lässt sich die Ausbreitung gnostischen Denkens genau bestimmen. Es gibt aber Motive, die sich in gnostischen Schriften häufen. Die Annahme eines jenseitigen, fernen, guten Gottes. Die Annahme eines unvollkommenen, bösen Schöpfergottes. Der alles Materielle schuf, die Welt. Im Menschen gibt es einen Rest göttlichen Geistes, einen Rest Licht, einen Seelenfunken, der, wenn er erkannt wird, zur Erlösung führt. Diese Erlösung besteht in der Wiedervereinigung mit dem göttlichen Geist. Das Innere des Menschen ist nicht materiell, sondern ist ein geistiger, pneumatischer Kern, ein Selbst, ein inneres Wesen, was zur Lichtwelt gehört. Dieses Licht ist im Körper, in der Materie eingeschlossen und der Mensch weiß nichts davon. Er weiß gar nicht, wer er eigentlich ist. Und er weiß auch nicht, wo er herkommt. Und er weiß auch nicht, wo er hingehört. Du warst nicht von hier und deine Wurzel war nicht von der Welt. Du verehre und preise den Ort, aus dem du gekommen bist. Dieser gnostische Text meint den göttlichen Kern, die Seele. Nicht das, was der biblische Jehova oder Pierre Gréparis, kleiner Jehova, geschaffen hat. Berichten Sie weiter, Frau Gott. Naja, vom achten Tag an hat mein kleiner Jehova wieder angefangen, mit seiner Welt zu spielen. Fein. Zunächst hat er wenig verändert. Und dann? Dann habe ich nach und nach gespürt, wie er unzufrieden, manchmal sogar wütend wurde. Wie machte sich das bemerkbar? Vorwürfe, Drohungen, Beschimpfungen. Widerliche Gattung, sagte er. Widerliche Gattung oder auch Wasser. Ich werde sie alle ertrinken und noch später tötet sie alle. Bis auf den letzten rottet sie aus. Oho. Das ist schlecht, nicht wahr, Herr Doktor? Kann ich ihn mal sehen? Jehova? Jehova? Nein, noch nicht den Kleinen. Ich will den Kosmos sehen. Ach so. Hier ist er. Ganz nett. Wie sich diese Körnchen umeinander herumdrehen, das wirkt eher graziös. Und trotzdem erscheint er mir ein wenig verlassen. wie ausgestorben. Schauen Sie, Herr Doktor, ja? hier ist eins bewohnt. Oh, ja, ja. Oh, oh, was für ein Gesindel. Widerlich. Herr Doktor? Glücklicherweise handelt es sich nur um Projektionen seines Geistes. Wenn nicht, gäbe es Grund zum Zittern. Es ist schlimm, Herr Doktor, nicht wahr? Mord und Totschlag, Krieg und Vergewaltigung. Was sich Jehova da ausgedacht hat, ist teuflisch. Die moderne Parodie gnostischer Texte blendet das Göttliche im Menschen aus. Das ist verständlich, geht es doch um Klein Jehova und nicht um seine Produkte. Die spätantiken Gnostiker meinten, das Seelenfünkchen und der gute jenseitige Gott seien wesensgleich. Die Gnosis ist eine Identitätsmystik. Es besteht eine Identität zwischen dem innersten Wesen des Menschen, dem lichten Wesen des Menschen, dem Pneuma, dem Selbst des Menschen und der Lichtwelt und Gott. Der Mensch ist also von Natur aus Licht oder kann auch sagen von Natur aus göttlich. Auch dieser Gedanke entspricht nicht dem, was die Kirche lehrt, sehr wohl aber dem, was in fernöstlichen Religionen gelehrt wird, was Theosophen, Anthroposophen und heutige Esoteriker glauben. Im Christentum ist die Seele nicht Teil Gottes. Sie geht nicht postmortem ins Göttliche ein. Die Kirchentheologen haben entschieden, dass sie individuell weiter existieren soll. Außerdem, und dieser Gedanke erscheint nicht nur Gnostikern absurd, auch die Körper stehen am jüngsten Tag wieder aus den Gräbern auf. O Seele, woher stammst du? Du stammst aus der Höhe. Du bist der Welt fremd. O Seele, erhebe dich und geh in deine Heimat. Wenn der Mensch seinen göttlichen Kern erkannt hat, ist er erlöst. Ein Erlöser ist nicht unbedingt notwendig. Wenn die Gnostiker ihn aber verehren, selbst wenn sie ihm den Namen Jesus oder Christus geben, meinen sie nicht den guten Gott. Denn dieser ist nicht von dieser finsteren Welt und hat deshalb keinen physischen Leib. Auch muss der Erlöser nicht die Sünden der Welt auf sich nehmen, ganz zu schweigen vom qualvollen Ableben am Kreuz. Erlöser sind nette, besonders spirituelle Mitmenschen oder Engel oder andere Wesen aus überirdischen Sphären, die den Menschen an seinen göttlichen Kern erinnern. Es muss ein Ruf aus der Lichtwelt an ihn ergehen, der ihn erweckt, oder es muss ein Erlöser kommen, der ihn herausreißt aus dem Schlaf. Und dieses Erwecken ist zugleich eine Erleuchtung. In einem der Texte, die in Nag Hammadi gefunden wurden, ergeht ein göttlicher Ruf. Ich bin es, die voll des Rufes ist. Durch mich kommt Gnosis. Ich bin die Erkenntnis und das Wissen. Doch letztlich handelt es sich um eine Selbsterlösung. Im Buch Thomas heißt es: Ergründe dich selbst und erkenne, wer du bist, wie du bist und wie du sein wirst. Denn wer sich selbst nicht erkannt hat, hat gar nichts erkannt. Wer aber sich selbst erkannt hat, hat auch schon die Tiefe des Alls erkannt. Der Gedanke, dass am Ende aller Zeiten der gute Gott sein Reich auf Erden errichtet, wie es die Christen glauben, ist Gnostikern fremd, denn Erlösung gibt es nicht in dieser Welt. Erlösung verstehen die weltverneinenden Gnostiker als Erlösung von dieser Welt. Heilsgeschichte in diesem Sinne hat ja in der Gnosis gar keinen Platz, denn der Gnostiker besitzt das Heil ja schon, sobald er weiß, dass er einen Lichtfunken in sich hat, dass er göttlich ist, ist er bereits befreit und braucht in dieser Weise nicht erlöst zu werden. Erkenntnis bewirkt Erlösung, nicht der Glaube, wie bei Luther, nicht gute Taten, deren Bedeutung vor allem die katholische Theologie herausstellt. Gnostiker glauben, das eigentlich Böse ist nicht die unmoralische Tat. Es gibt allerdings vieles, was die Kirchenväter für notwendig halten, was also in den 10 Geboten steht, was die Gnostiker nicht besonders betonen. Also zum Beispiel Nächstenliebe und Ähnliches. Zu groß ist der Abstand zur Welt. Der Aufforderung, seine Nächsten zu lieben, haftet zu viel Materielles, Kreatürliches an. Deshalb ist für Gnostiker Nächstenliebe irrelevant. Es lohnt sich nicht, die Gesellschaft zu verbessern oder die Menschen zu vervollkommnen. Die Welt als Fülle des Schlechten ist nur radikal zu verneinen. Die gnostische Differenz schafft eine neue Sprache der Unzufriedenheit mit der Welt. Sie löst dem stummen Geist der Unzufriedenheit die Zunge. Und Sloterdijk zufolge ist der Anstoß des gnostischen Philosophierens nicht mehr das Staunen der griechischen Philosophen, sondern das Entsetzen. Und vom Entsetzen zu einer Parodie auf die Welt ist es nur noch ein kleiner Schritt. Ich habe mir gerade deinen Kosmos angeschaut, mein junger Freund. Er ist hübsch. Nun los, Liebling, antworte dem Doktor. Zu Anfang hast du die Materie geschaffen. Anschließend hast du die Idee gehabt, Leben zu schaffen. Einige dieser Lebewesen hast du nach unserem Bilde geschaffen, nach Ähnlichkeiten mit uns. Nicht wahr? Antworte doch, Jehova. Und schließlich, um all dem die Krone aufzusetzen, hast du ihnen die Freiheit geschenkt. Sie können ohne dich existieren. Sie können tun, was sie wollen. Aber was sie tun, ist nicht besonders hübsch. Nein. Wie seltsam. Warum gefallen sie dir nicht mehr? Lassen Sie mich gehen. Ich verachte diese Wesen. Ich will sie nicht mehr sehen. Warum nicht? Ganz sachte, Doktor. Sachte. Frau Gott, bitte lassen Sie mich. Warum magst du sie nicht mehr, diesem... Mensch! Ja. Sie haben mich nicht geliebt. Und warum hast du sie nicht dazu gezwungen? Nichts wäre einfacher gewesen. Ich wollte, dass sie mich aus freien Stücken lieben. Dass sie sich dafür entscheiden, mich zu lieben. Warum haben sie das nicht getan? Der Satan hat sie verführt. Der Satan? Wer ist das? Der andere. Der andere? Welcher andere? Der Satan. Der sie verführt. Ah, jetzt verstehe ich. Aber sag mir eins. Diesen Satan, hast du ihn auch geschaffen? Dann gab es ihn also auch schon vor der Schöpfung. Ja, schon gut, schon gut. Vergessen wir das. Satan ist, um das vorwegzunehmen, eine Projektion des kleinen Jehova. Sein anderes, unbewusstes Selbst. Damit aber, das weiß jeder Therapeut, lässt sich sehr effektiv arbeiten. Ob nun bewusst oder unbewusst, Gnostiker trauen Jehova, dem Gott des Alten Testaments, alles zu. Ein Gott, der zwar einerseits sagt, seid fruchtbar und mehret euch, aber als das dann tatsächlich passiert, plötzlich von Ekel erfasst wird, sagt, na, das machen wir lieber wieder rückgängig, ne? Und dann schicken wir die Sintflut. Das ist keine wahnsinnig sympathische Motivation. Wer diesen Gott liebt, meinen Gnostiker der Moderne, müsse einen Hang zum Masochismus haben. Spätantike Gnostiker entfernten den alttestamentlichen Gott aus dem Himmel bzw. aus dem besseren Jenseits, um selbst darin ihre ewige Heimat zu finden. Der Kulturwissenschaftler Thomas Machow kann das nachvollziehen. Die ganzen Kommandos an das eigene Volk, die anderen Völker doch möglichst schonungslos auszumerzen und nicht einmal Frauen und Kinder zu schonen, erwecken nicht das Bild des fürsorglich liebenden Vaters. Das war schon eine textlich begründete Evidenz, die hier auftauchte und die etwa in den gnostischen Gemeinden dann auch zur Formulierung der Lehre von den zwei Göttern geführt hat. Etwa im Jahre 140 zogen der Theologe Marcion und seine Anhänger, später als Heretiker und Ketzer verteufelt, einen klaren Trennungsstrich zwischen Judentum und der gnostisch-christlichen Weltanschauung, verwarfen das Alte Testament als Glaubensgrundlage und akzeptierten nur das Lukas-Evangelium und einige Paulusbriefe. Das Hauptproblem für die kirchlichen Theologen war, dass die Gnostiker ständig neue Offenbarungsschriften produzierten, muss man sagen, dass sie die Offenbarungen in die Zeit zwischen der Auferstehung des Herrn und seiner Himmelfahrt legten und in diesem Zeitpunkt konnten sie alle ihre Lehren unterbringen. Zahlreiche Texte kursierten, in denen auch der damals populär werdende Jesus als Erlöser eine Rolle spielte. Einige Schriften räumten ihm eine zentrale Bedeutung ein und näherten sich dem an, was später zur Lehrmeinung der Kirche avancierte. In anderen Texten ist Jesus zwar wesentlich, Doch stand man dem Gedanken fern, dass Jesus Gott gewesen sei. Undenkbar war es, dass der gute, jenseitige Gott sich in die finstere Welt des Demiurgen begeben und einen physischen Leib angenommen haben soll. Andere Schriften erwähnten Jesus, die christlichen Bezüge wirkten aber aufgesetzt oder beiläufig. Inzwischen gibt es weitgehende Einigkeit darüber, dass das Christentum und die Gnosis ungefähr gleichzeitig beginnen und dass es von daher vielleicht gar nicht sinnvoll ist, das Christentum in seiner Frühphase von der Gnosis allzu streng abzugrenzen. Die gnostischen Gemeinden waren im 2. und 3. Jahrhundert in Ägypten, Italien und Kleinasien kaum von den christlichen zu trennen. Das Christentum wird gnostifiziert, die Gnosis christianisiert. Und auch in den später zum Neuen Testament kanonisierten Texten hat gnostisches Denken seine Spuren hinterlassen. Anklänge an gnostisches Denken findet man etwa bei Paulus im Römerbrief. Der gnostische Dualismus, Geist versus Materie bzw. Geist versus Fleisch, ist hier sehr scharf gefasst. Das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden. Das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Wer vom Fleische bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Und weiter? Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Theologen sehen hier gnostische Einflüsse wirken, auch wenn nicht explizit das Fleisch als finsteres Produkt des Demiurgen gekennzeichnet wird. Gnostische Aspekte lassen sich bei Paulus auch dort spüren, wo er über das Gesetz, also die Regeln der jüdischen Tradition, spricht. Das Gesetz wurde durch einen Mittler bekannt gegeben. Einen Mittler gibt es jedoch nicht, wo nur einer handelt. Gott aber ist der eine. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dieser Zucht. Es gibt zahlreiche Passagen bei Paulus, in denen er sich vom Gesetz distanziert und die direkte und unvermittelte Zuwendung zu Gott verlangt. Theologen, wie etwa Adolf von Harnack, sprechen von gnostischen Einflüssen, nicht von der vollständigen Übernahme gnostischer Positionen. In anderen Briefen wendet sich Paulus deutlich gegen abweichende, Theologen vermuten, gnostische Überzeugungen. Bibelwissenschaftler weisen auch darauf hin, dass die überlieferten Texte der Bibel im 2., 3. und 4. Jahrhundert mehrfach überarbeitet, ergänzt, gekürzt und inhaltlich gleichsam auf antignostische Linie gebracht wurden. Es war notwendig, etwa an dieser Spannung zwischen der Göttlichkeit und Menschlichkeit Jesu festzuhalten. Das war ein ganz schwieriger Gedanke, an dem sich sozusagen auch Philosophen dann noch sehr viel später die Köpfe heiß gedacht haben. Und diese Spannung nicht einseitig aufzugeben, das war schon ein Problem im frühen Christentum. In gnostischen Schriften versichert Jesus, dass er zwar der Erlöser ist und Gnosis, also Erkenntnis, wachrufen wolle, dass er aber nicht am Kreuz gestorben sei. In zahlreichen Varianten zeigen gnostische Schriften, dass Jesus nur scheinbar einen Leib hatte, nur scheinbar gelitten und nur scheinbar gestorben sei. Die Theologen der Großkirche verketzerten diese Auffassung unter dem Begriff Doketismus. Einige Texte legen nahe, alles sei nur symbolisch gemeint. Mit Jesus sei alles Weltliche am Kreuz gestorben, um den Geist zu befreien. Interessant ist auch die Version, in der Jesus versichert, dass er einen anderen für sich habe sterben lassen, um die Dämonen des Schöpfergottes zu täuschen. Nicht ich. Ein anderer war es, der das Kreuz auf seinen Schultern trug. Ein anderer war es, dem die Dornenkrone aufs Haupt gesetzt wurde. So habe Jesus die Mächte der Finsternis getäuscht. Ich ergötzte mich und ich lachte über ihren Unverstand. Ich verdamme die, welche sagen, unser Herr Jesus Christus habe nur scheinbar gelitten und ein anderer habe am Kreuz gehangen. Jesus sei ganz Gott und ganz Mensch gewesen, versicherten die Kirchenväter, unter ihnen Augustinus. Wer glaubt, dass der Sohn Gottes kein wahres Fleisch gehabt habe, sondern nur Geist gewesen sei, der sei verflucht. Die Ablehnung der schlechten Schöpfung und damit auch des Körpers verbot es den Gnostikern daran zu glauben, dass ein Gott Mensch wird. Es gibt nach den gängigen Aussagen auch in der Forschung vor allem zwei Einfallstore im Neuen Testament. Das eine ist das Johannesevangelium. Schon mit seinem sozusagen sehr gnostisch klingenden Beginn, mit dem am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, das hat sozusagen auch was Gnostisches, das ist sozusagen auch eine Form der Logos-Philosophie, die in der Gnosis heimisch war. Die andere Quelle sind die Paulusbriefe. Die Paulusbriefe wurden bereits erwähnt. Die Logos-Philosophie reizte nicht nur die spätantiken Gnostiker zu allerlei Spekulationen. Im Anfang war Gott das Wort. Es existierte nur göttlicher Geist. Doch dieser göttliche Geist wird pervertiert zur materiellen Welt. Diese wird dem ursprünglich göttlichen wesensfremd. Theologen wie Rudolf Bultmann und Philosophen wie Hans Jonas machen darauf aufmerksam, dass das Johannesevangelium sehr scharf die beiden Sphären, den Himmel von der Erde, oben und unten, trennt. Jesus sagt: Ihr stammt von unten, ich stamme von oben. Ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Gnosisforscher sehen bei Johannes einen für die Gnosis typischen kosmischen Dualismus von Licht und Finsternis. Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Bei Johannes werden die Fürsten dieser Welt dem Reich des Erlösers gegenübergestellt. Dieser typisch gnostische Dualismus setzt sich in der Anthropologie fort. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Der Anteil am göttlichen Geist lässt die Menschen auf der Welt fremd und heimatlos werden. Auch das könne man, so die Gnosisforschung, als gnostisches Motiv verstehen. Wenn ihr von dieser Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von dieser Welt stammt, darum hasst euch die Welt. Johannes betont weniger den Glauben als vielmehr die Erkenntnis. Auch das verweise, so etwa Bultmann, auf den Einfluss gnostischen Denkens. Das ist das ewige Leben, dich, den einzig wahren Gott, zu erkennen. Andererseits gibt es bei Johannes auch Passagen, die nicht zum gnostischen Denken passen. Es gibt im Johannesevangelium mehrere Stellen, wo versucht wird, direkt oder indirekt gnostisches Denken auszuhebeln. Oft wird angeführt, also hat Gott die Welt geliebt. Das passt nicht in ein gnostisches Konzept. In das gnostische Konzept passt auch nicht, dass im Johannesevangelium der Erlöser und der Erlöste nicht miteinander verschmelzen, keine Identität zwischen Erlöser und Erlösten herrscht. Eindeutig sind die Ergebnisse der Gnosisforschung nicht. Was kaum jemand leugnet, ist allerdings, dass vor allem das Johannesevangelium gnostisches Denken verarbeitet. Ob die späteren christlichen Bearbeiter des Textes die gnostischen Spuren zu verwischen versuchten, ist offen. Ob Jesus nun Gott oder Mensch ist, beantwortet Pierre Gripari in seinem kleinen Jehova weder im christlichen Sinne noch im Sinne gnostischer Mythen. Klar ist nur, Jehova hat eine Welt geschaffen mit ekelhaften Lebewesen, die er Menschen genannt hat. Und deshalb ist er therapiebedürftig. Nun, Dr. Geist? Tja, Frau Gott. Sagen Sie mir alles. Ich werde tapfer sein. Es handelt sich um eine Neurose, nicht wahr? Wie Sie wohl selbst feststellen konnten, affektive Frustration, Schuldgefühle, Selbstbestrafungswünsche, oh Gott, ja, Vater tot gewünscht, Mutter begehrt, Ödipuskomplex. Satan, das ist der Feind, den Ihr Sohn in sich trägt. Aber Sie werden ihn heilen, nicht wahr? Ja, ich werde ihn heilen. Aber wie? Herr Doktor, wie? Ganz einfach. Dieser Kosmos, der schon dazu diente, die affektiven Konflikte Ihres Kindes offen zu legen, wird uns auch durch bewusste Projektion dabei helfen, sie zu lösen. Das versteht man unter Kosmotherapie. Sie machen mir Angst, Doktor. Was haben Sie mit meinem kleinen Jehova vor? Nichts Böses, Frau Gott. Da können Sie ganz beruhigt sein. Es ist ganz einfach unumgänglich, dass der kleine Jehova sich bewusst bestraft. Ein für allemal. Nichts ist einfacher als die Kosmotherapie. Der kleine Jehova projiziert sich in den von ihm geschaffenen Jesus, lässt diesen von den Menschen grausam umbringen und hat sich damit ein für allemal genug bestraft. Im Sinne der Kirchenväter sind die Gnostiker weithin amoralisch, aber das im weitesten Sinne. Und zwar auch deshalb, weil alles, was Gesetz ist, zur Welt gehört, also zum Bereich des Demiurgen gehört. Und dem muss man widerstreben. Das ist das eine. Zum anderen behaupten die Kirchenväter, obwohl es dafür keine textliche Grundlage in den gnostischen Originalquellen gibt, dass die Gnostiker auch dem Libertinismus huldigten. Ob sie nun aber jene Freveltaten, die man ihnen andichtet, vollbringen, wie zügellose Ausschweifungen und das Speisen von Menschenfleisch, wissen wir nicht. Das räumt ein wohlwollender Kirchenvater kritisch ein. Mit der Gnosis sympathisierende Gnosisforscher wie Hans Jonas hielten dies, allerdings weniger die kannibalischen Ausschweifungen, durchaus für möglich. In der Gestalt des Libertinismus erweist sich die vollkommenste Auflösung der überlieferten Bindungen menschlichen Verhaltens und der Exzess eines Freiheitsgefühls, das sich die Zuchtlosigkeit als Selbstbeweis, ja als Verdienst anrechnet. Wenn es keinen Gott gibt, keinen gesetzgebenden, guten Schöpfergott, dann ist alles erlaubt. Insofern gehört der Libertinismus ins Zentrum gnostischen Umschwungs, fasst Hans Jonas zusammen. Doch die asketische Variante der Weltverneinung hat vermutlich, wie bei den Christen, auch bei den Gnostikern überwogen. Auch bei ihnen gab es Kastraten und Hungerkünstler. Ziel beider Lebensweisen, der libertinistischen wie der asketischen, war es, sich bereit zu machen für die Gnosis, das heißt für die Erkenntnis. Wer erkennt, ist erlöst. Wer sich selbst erkennt, ist zum überschwänglichen Guten gelangt. Wer den aus dem Irrtum der Liebe entstandenen Körper liebt, verbleibt in der Finsternis, umherirrend, fühlbar leidend, was des Todes ist. Die Gnostiker glauben nicht, und damit widersprechen sie der Kirchenlehre, dass Gott die Welt erlöst. Sie glauben, dass der einzelne Mensch seinen göttlichen Kern von der Welt erlöst. Erlösung kommt nicht von außen und erfolgt nicht kollektiv. Sie kommt von innen und geschieht individuell. In einigen gnostischen Texten wird eingeräumt, dass die Selbsterlösung nicht in einem einzigen Durchgang geschafft werden muss, sondern dass die Seele mehrere Leben, mehrere Reinkarnationen Zeit hat, um den eigenen göttlichen Funken mit dem göttlichen Ganzen zu vereinigen. Das sind Perspektiven, die eher an buddhistische Lehren und die moderne Esoterik erinnern, als an das Kirchenchristentum und die Erlösung, von der im Neuen Testament die Rede ist. Jesus hatte die baldige Erlösung der Welt in Aussicht gestellt. Doch Jesus scheint sich nicht weiter um die Welt zu kümmern. Beim kleinen Jehova hat sich das Problem mit der Welt und den Menschen erledigt. Er hat sich unter Anleitung des Kosmostherapeuten Dr. Geist in die Gestalt des Jesus projiziert und umbringen lassen. Dr. Geist macht erfolgreiche Therapien. Und? Was werden wir jetzt machen? Ist mir gleichgültig. Wie bitte? Ist mir gleichgültig. Jesus gibt es nicht mehr. Was meinst du? Gibt es nicht mehr. Ich bin vergangen. Ich bin so müde. Herr Doktor, was hat das zu bedeuten? Machen Sie sich keine Sorgen, Madame. Das ist die übliche Reaktion auf so eine Kur. Bedeutet das, mein Sohn ist geheilt? Er ist geheilt. Er ist geheilt. Doch die Welt bleibt gleichsam gottlos und unerlöst zurück. Am Anfang, das ist eh alles bestens bekannt, rechnen die Gläubigen dieser neu entstehenden Religion damit, dass die Geschichte ohnehin praktisch demnächst ihr Ende finden wird. Christus hat gesagt, er kehrt wieder, er kehrt in wenigen sozusagen Jahren wieder, dann in wenigen Generationen. Und erst nach dem Jahrhundert um Jahrhundert verstreicht, beginnt man darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Und eigentlich erst nach der ersten Jahrtausendwende, in der im Umfeld es nochmal zum Aufblühen von apokalyptischen Bewegungen und Hoffnungen gegangen ist, und man denkt, also wenn überhaupt, dann muss das doch jetzt passieren. Danach hat man sozusagen ein echtes Problem. Die Heilserwartung stieg, die mit der Wiederkehr Christi verbundene kollektive Erlösung blieb aus und das Kirchenchristentum bekam Konkurrenz, etwa durch die Bogomilen im 9. Jahrhundert. Die Bogomilen folgten dem Dualismus der Gnostiker. Ihre radikale Ablehnung der bösen Schöpfung richtet sich auch gegen eine Kirche, die sich mit der Welt arrangiert hatte. Im 13. Jahrhundert dachten die Katharer in Südfrankreich ähnlich. Erlösung und Kirche, das war für sie unvereinbar. Die Kirche organisierte einen Kreuzzug. Zehntausende Katharer, Männer, Frauen, Kinder wurden ermordet. Ketzerbewegungen ließen sich gewaltsam unterdrücken, auch die immer deutlicher werdende Kritik, aber nicht die Heilserwartung, so der Kulturwissenschaftler und Gnosis-Experte Thomas Macho. Jetzt plötzlich muss man darüber nachdenken, was mit den Einzelnen und deren Erlösungsperspektiven ist, weil ja die Gesamterlösungsperspektive nach dem jüngsten Tag sich offenbar so unabsehbar verschoben hat. Und das ist ein sehr interessantes Problem, von dem ich glaube, dass es deshalb so wichtig ist, weil es erklärt, warum die Gnosis immer wieder wichtig geworden ist. In der Gnosis hat man nämlich da schon ein Modell gehabt für individuelle Erlösungsperspektiven. Und das konnte man ab dem 12. 13. Jahrhundert dann in der Mystik, in den diversen sozusagen mystischen Bewegungen quasi zitieren, ohne jetzt deshalb die Zweigötterlehre und anderes mitnehmen zu müssen. Die Mystiker und Mystikerinnen des Mittelalters suchten nach einer individuellen Erlösung. Meister Eckhart ruft dazu auf, das in jedem einzelnen Menschen verborgene göttliche Seelenfünklein zu wecken, um sich eins zu fühlen mit dem Göttlichen. Die Institution Kirche und die Vermittlung Gottes durch deren Vertreter ist somit überflüssig. Diese Idee der Selbsterlösung, der individuellen Erlösung, der individuellen Erfahrung von Gott angerufen zu werden und dergleichen, das konnte da plötzlich Platz kriegen. Das war ein religionsgeschichtlich notwendiger Prozess. Die Idee der individuellen Selbsterlösung macht die Welt nebensächlich. Der gute, jenseitige Gott hat mit dieser bösen Welt nichts zu schaffen. Doch irgendwer muss ja für das Übel in der Welt verantwortlich sein. Dieses alte Dilemma formuliert Luther sehr drastisch. Wenn der Mensch sich selbst rechtfertigt, dann verdammt er Gott. Wenn er sich dagegen verdammt, dann rechtfertigt er Gott. Einen Versuch, die Welt, inklusive Mensch, trotz offenkundiger Übel zu bejahen und kollektiv zu erlösen, unternehmen die Geschichtsphilosophien im Zuge der Aufklärung. Weltgeschichte ist Heilsgeschichte, das legt Hegel zu Beginn des 19. Jahrhunderts nahe. Gott regiert die Welt. Der Inhalt seiner Regierung, die Vollführung seines Planes, ist die Weltgeschichte. Das ist eine Theodizee, die neben dem lieben Gott zugleich auch den Menschen und die Welt entlastet. Die populärsten Schüler Hegels waren Marx und Engels. Sie setzten seine Rechtfertigung des Leides in der Welt fort. Doch aus der idealistischen Geschichtsphilosophie Hegels wird die materialistische Geschichtsauffassung. Aus der Entfaltung Gottes wird die Produktivkraftentwicklung. Am Ende steht die diesseitige kollektive Erlösung. Die Welt der Freien und Gleichen. Was waren die letzten großen Versuche, so etwas wie eine Gattungserlösung zu denken? In gewisser Hinsicht ist natürlich da dann wieder über das Individuum hinweggegangen worden, aus sehr unterschiedlichen Gründen, und noch einmal versucht worden, die Perspektive einer Gattungserlösung zu eröffnen und darüber nachzudenken, wie denn diese ganze Menschheitsgeschichte zu einem guten Ende kommen kann. Hier haben wir aber dann eine merkwürdige Wiederholung eigentlich dieser Geschichte des frühen Christentums. Da die kollektive Erlösung, der Kommunismus, ausblieb, kamen Elemente gnostischen Denkens wieder zum Tragen, allerdings meist ohne den Anschluss an die spätantike Gnosis zu suchen. An die Stelle der gnostischen Weltverneinung tritt die Gesellschaftskritik. Der abwesende Gott der Gnostiker konvertiert zur Gesellschaftsutopie. Das Abwesende muss präsent gemacht werden, weil der größere Teil der Wahrheit in dem steckt, was abwesend ist. Das schreibt der Neomarxist Herbert Marcuse. Max Horkheimer spricht vom ganz anderen und hat damit die Grenze zur Theologie überschritten. Theodor W. Adorno betont, es gebe kein richtiges Leben im Falschen und deshalb bedürfe es des Standpunktes der Erlösung. Weil der Zustand unabweisbar nach solcher Erkenntnis ruft, ja, weil die vollendete Negativität zur Spiegelschrift ihres Gegenteils sich zusammenschließt. Aber es ist auch das ganz Unmögliche. Die entschiedene Verneinung des Bestehenden ist die Voraussetzung der erlösenden Erkenntnis für Gnosis. Doch genauere Aussagen zu machen über das ganz andere oder das richtige Leben im richtigen Leben ist unmöglich. Gnosisforscher wie Thomas Macho halten die Philosophen der Frankfurter Schule, Marcuse, Horkheimer, Adorno, für heimliche Gnostiker, die allerdings nicht mehr vom abwesenden Gott sprechen. Anders eine christliche Mystikerin des 20. Jahrhunderts, Simone Weil. Man muss Gott in einen unendlichen Abstand rücken, um ihn als dem Bösen unschuldig vorzustellen. Simone Weil gelingt das. Gott ist nur das Gute. Darum steht er da und wartet, schweigend. Die große Weltablehnung funktioniert natürlich auf einer bestimmten Ebene immer auch ganz gut in Verbindung mit dem, was wir negative Theologie nennen. Negative Theologie ist diese uralte Tradition, die auch mit der Gnosis sehr spezifische Verbindungen unterhält. Theodizee-Frage, wie kann man die Übel, das Leid, die Krankheit, den Tod rechtfertigen in einer göttlichen Schöpfung? Und da ist ja die Antwort eben die, dass Gott in der Schöpfung präsent ist durch seine Abwesenheit. Eine wunderschöne, große, dialektische Idee. Gott ist nur da, indem er fehlt. Die Verlassenheit, in der Gott uns lässt, ist seine besondere Art und Weise, uns zu liebkosen. Simone Weil ließ sich auf diese Weise liebkosen. Andere moderne Gnostiker, wie der Philosoph Cioran, lehnen diese sinnstiftende Tröstung ab. In irgendetwas einen Sinn zu suchen, ist weniger eine Sache des Naiven als des Masochisten. Cioran ist gänzlich hoffnungslos. Was auch geschieht, es wird immer genug Blöde geben, die nichts Besseres wünschen, als sich fortzupflanzen. Und was bleibt übrig, wenn nichts übrig bleibt? Es bleibt über sozusagen eine bestimmte Idee von jetzt eben nicht mehr Selbsterlösung und Selbsterleuchtung, aber vielleicht doch das, was der späte Foucault mal Selbsttechnik genannt hat, also eine Form sozusagen mit sich umzugehen, eigene Potenziale zu entwickeln. Und es bleibt übrig ein großes religiöses, literarisches, bildnerisches Repertoire von Zitaten, die nicht mehr systemfähig sind, aber uns manchmal helfen, eine gewisse Distanz, entweder erlitten oder gewollt, gegenüber der Welt einzunehmen und zu wahren, auch dort, wo sozusagen diese Distanzierung jetzt zu keiner Glücksperspektive führt, aber sie macht manchmal das Leben etwas leichter und ermöglicht eine Antwort auf die Restfrage, die aus der Theodizee übrig geblieben ist und die ja immer noch nach dem Grund von Übel und Leid ein bisschen zu forschen versucht. Herzlichen Dank, Doktor. Ich bin ja so froh, dass Sie meinem kleinen Jehova helfen konnten. Gerne. Hier, Ihr Scheck. Ich habe mir erlaubt, Ihr Honorar ein wenig aufzustocken. Oh, großzügig. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Und noch einmal, besten Dank. Gern geschehen, kleiner Jehova. Auf Wiedersehen, Frau Gott. Ach, Herr Dr. Geist, entschuldigen Sie, ich vergaß zu fragen. Der Kosmos des Kleinen, was soll damit werden? Die Welt? Sie ist zu nichts mehr Nutze. Schmeißen Sie sie weg. Der abwesende Gott, gnostische Traditionen im Christentum. Eine Sendung von Rolf Kanzen im Wortspiel. Es sprachen Regina Lemnitz, Hans Teuscher, Astrid Meierfeld und Götz Schulte.